Wir waren am 15. November für euch in der Mensa 1 im großen Saal oben und haben uns die Campus-Comedy angeschaut. Die Stand-Up-Comedien waren Lena Kupke, Herr Schröder, David Kebekus, Maria Clara Goppler und Amjad. Das war ein sehr breit gefächertes Spektrum. Das war auch das erste Mal, dass es diese Veranstaltung gab. In den früheren Jahren war das ein Poetry Slam. Und wir bringen euch jetzt die Eindrücke des Abends. Wie hat es euch denn gefallen? Sehr gut. Bisher gefällt es mir gut. Ich habe ordentlich Spaß. Haben Sie irgendeinen Comedian, wo Sie am meisten gelacht haben? Lehrer Schröder. Der Lehrer, der war so, authentisch. Die Stimmungen am Abend waren ja überwiegend positiv. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe nicht so viele Berührungspunkte bisher mit Stand-Up gemacht, habe mir das eher so mal im Internet angeguckt, aber war jetzt noch nie live dabei. Hat es dir denn auch gefallen? Ja, ich fand David Kebekus sehr gut. Ich fand seine Routine hatte irgendwie sehr viele Berührungspunkte mit meinem Leben. Also der hat viel über so Fußballvereine erzählt. Ich finde generell, David Kebekus hat das nochmal ein bisschen anders gemacht. Hat nicht so die klassischen Klischees aufgegriffen, wie das ja oft bei Stand-Up ist, sondern hat ein bisschen andere Geschichten, Stories erzählt. Und dadurch war das einfach nochmal ein bisschen besonders, ein bisschen hervorhebend und ein sehr guter Abschluss des Abends. Auf jeden Fall. Weißt du, wenn wir auch noch hervorheben sollten, das ganz junge Mädel, das da mitgemacht hat? Maria Groppler? Ja, das war richtig krass. Also die ist ja auch erst 20 und die macht es schon so, als würde die seit 10 Jahren nichts anderes machen. Sehr gut hat das auch der Moderator gemacht, André Liebmann. Hat immer sehr gut übergeleitet in den nächsten Act, hat Stimmung gemacht im Publikum. Und ja, so war der ganze Abend ein Erfolg und ich freue mich, wenn es das nächstes Jahr wieder gibt.